Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Patrick Roberts, Die Wurzeln des Menschen. Wie der Dschungel die Erde formte, das menschliche Leben hervorbrachte und unsere Zukunft bestimmt. Aus dem Englischen von Sebastian Vogel. Gelesen von Marc Bremer. Hörbuch Hamburg Verlag 2021.